Yeah. Was ist ein Wort, wenn dein Zuhörer taub ist? Was ist der beste Text, wenn der Beat aus ist? Was ist schnelles Geld gegen BSG und Blaulicht? Und was ist eine Show, wenn es doch keinen Applaus gibt? Was ist schöne Aussicht, wenn sie unerreichbar ist? Was ist, wenn du die Zeit vergisst in einer Welt voller Termine? Was ist wahre Liebe, wenn doch alles nur Chemie ist? Kinderzeugen ist nur Trieb und Überlebenszwang, doch weiter nichts. Was ist Schönheit, wenn du blind bist? Wie kannst du erwachsen werden, wenn du tief im Herzen noch ein Kind bist? Was ist drüber nachdenken, wenn doch sowieso alles ins ist. Was, wenn ein Ende ein Beginn ist? Ich frag mich, wer bin? Ich versuche einen eigenen Weg zu finden. Was ist schon Persönlichkeit, wenn ich Produkt meiner Umgebung bin? Was kannst du Menschen geben, die schon alles haben? Wie kann ich zufrieden sein, wenn die anderen alle klagen? Was bleibt am Ende, wenn du Wahrheit suchst, aber Lügen findest? Guck, ich schau seit Tag 1 zu. Es ist immer nur das Gleiche. Auf der Welt liegt schon ein Berg von Staub und ich sitz auf der Spitze und mein Kopf ist nur noch leer und taub. Was bleibt am Ende, wenn du Wahrheit suchst, aber Lügen findest? Guck, ich schau seit Tag 1 zu. Es ist immer nur das Gleiche, auf der Welt liegt schon ein Berg von Staub und ich sitz auf der Spitze und mein Kopf ist nur noch leer und taub. Was ist ein Beruf, wenn es nicht deine Berufung ist? Was ist es heute, wenn du in Gedanken bei der Zukunft bist? Was noch in der Zukunft ist, du weißt, dass es Schicksal ist. Warum soll ich mich bewegen, wenn doch alles Schicksal ist? Warum heiraten, was nützt es mir, nach Plan zu leben? Menschen sind eh nicht dazu geschaffen, monogam zu leben. Was ist ein hartes Leben gegen einen frühen Tod? Was ist ein Leben, wenn du nur noch überlebst mit Mühe und Not? Was sind Freunde, die sich nichts mehr zu sagen haben? Und was, wenn du sie brauchst, weil du die Stille nicht ertragen kannst? Was ist Versagensangst, wenn die einzige Alternative ist, dass du das, was du willst, niemals haben kannst? Was ist Musik, wenn nur das zählt, was in den Läden steht? Musik ist ein Gefühl. Was ist Gefühl, wenn die Seele fehlt? Was bringt die Wahrheit, wenn die Menschen sie nicht hören wollen? Warum die Erde retten, wenn wir sie zerstören wollen? Was bleibt am Ende, wenn du Wahrheit suchst, aber Lügen findest? Guck, ich schau seit Tag 1 zu. Es ist immer nur das Gleiche, auf der Welt liegt schon ein Berg von Staub und ich sitz auf der Spitze und mein Kopf ist nur noch leer und taub. Was bleibt am Ende, wenn du Wahrheit suchst, aber Lügen findest? Guck, ich schau seit Tag 1 zu. Es ist immer nur das Gleiche, auf der Welt liegt schon ein Berg von Staub und ich sitz auf der Spitze und mein Kopf ist nur noch leer und taub. Leer und taub, leer und taub.